Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch, Folge Nummer 7, die Monogamisten. Hallo Nils. Hallo Chris. So, bevor wir jetzt mit der Zusammenfassung anfangen, wir haben Feedback gekriegt. Ja, Feedback. Ja, erzähl mal oder lies mal vor oder was weiß ich. Ich weiß ja gar nicht, was für ein Feedback da eigentlich angekommen ist. Oder es war sogar mündlich. Ich kann gar nichts vorlesen. Eine Hörerin, die ich zufällig auch persönlich kenne, hat Bezug genommen auf eine Folge, in der wir es etwas flapsig abgetan haben, dass Charlotte und ihr Freund, sie hat ja irgendwie immer Freunde, die sexuelle Dinge von ihr wollen, zu denen sie nicht bereit ist. Das war die Analverkehr-Folge, in der wir etwas schnell darüber hinweggegangen sind, dass man vielleicht Konsens suchen sollte vorher. Ich glaube, wir haben uns in der Folge amüsiert über die Wortwahl, weil es irgendwie direkt anschließend an ein Abendessengespräch war oder so, dass er formulierte, dass er heute Abend gerne Analverkehr hätte. Genau. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir so flapsig waren. Natürlich sollte man prinzipiell den Konsens suchen, bevor man sowas versucht. Ja, das Problem ist, glaube ich, auch an unserem Format, dass wir versuchen ja kürzer zu sein als die Serie selbst, um nicht zu ausschweifend zu sein. Und ich hatte jetzt schon zwei, drei Momente, wo ich dann dachte, während des Guckens, oh, da könnte man jetzt echt extrem viel drüber sprechen und das so ein bisschen etwas besser analysieren oder ausführen, genau. Ja. Das machen wir aber nicht, weil wir ansonsten uns in einen Stundenpodcast verwandeln würden. Und ich glaube, das ist dann, wenn man das nachgucken möchte, und wir haben jetzt wirklich einige Folgen, das ist, glaube ich, nicht so sonderlich praktisch. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir vielleicht das Konzept neu überdenken sollten nach der ersten Staffel. Du meinst, wir machen dann Stundensendungen draus, oder? Ja, Stundensendungen ist, glaube ich, nicht so gut. Aber vielleicht ein bisschen länger, eventuell so eine halbe Stunde daraus zaubern. Weil momentan sind die Folgen ja, oder die Sex and the City-Folgen sind ja 20 Minuten und wir sind so um die 15 immer. Ja, das stimmt. Und es gibt halt so Momente, wo wir relativ viel und detailliert über kleine Punkte sprechen, weil da extrem teilweise auch viel passiert. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Also es gibt so kleine Nebenbei-Geschichten, die unfassbar wichtig sind. Und dann kommt danach noch eine Geschichte oder ein Erlebnis, was auch unfassbar wichtig ist und auch vielleicht zu der charakterlichen Entwicklung der Figur auch essentiell ist. Ja, und darüber hinaus, also ich finde, es gibt nicht nur viel, was die Personen in der Serie betrifft, selbst wenn man die Serie als Serie gar nicht ernst nimmt und davon zurücktritt und sagt, das ist ja nur eine Serie, schneidet sie halt häufig Themen an, die man selber dann nochmal eine Stunde besprechen könnte eigentlich. Das stimmt. Und die dann auch verzichten. Ja, ich wollte auch nur sagen, das sollte nicht so flapsig rüberkommen. Das stimmt, ja. Also ich finde es ja auch sehr interessant, wie wichtig das auch in der Folge war. Und das hat man ja schon daran gesehen, dass Carrie Charlotte in ihrem Taxi sozusagen dazu ermuntert hat, die anderen Mädels dazu zu kriegen. Ja, genau. Also, dass es eine ganze Gruppenbesprechung war. Und so. Ja. Es war jetzt auch gemutmaßt im Gespräch mit ihr, dass Schwule und Frauen da vielleicht unterschiedliche Sichtweisen haben auf Analverkehr. Allgemein um die Po-Region kommen wir ja dann auch noch in den nächsten Folgen irgendwie zu sprechen. Das ist auch eine ganz interessante Herangehensweise, wie Frauen das Ganze sehen. Deswegen, also es ist schon interessant und vielleicht sollten wir das auch so machen, dass wenn wir die Staffel durch haben, dass wir uns so einzelne Punkte dann rausschreiben. Das ist eine gute Idee. Und dann am Ende dann halt im Endeffekt so ein Special sowieso über die Staffel reden und da das Ganze nochmal detaillierter besprechen. Okay. Ne? Das machen wir, glaube ich, mal. Ja, gut. Das ist eine gute Idee. So, dann kommen wir mal zu deiner Einleitung. Die Monogamisten, Folge 7. Als Carrie entdeckt, dass Big sich mit anderen Frauen trifft, stellt sie fest, dass sie eine monogame Beziehung mit ihm möchte. Währenddessen hat Samantha Schwierigkeiten damit, sich an nur einen Wohnungsmakler zu binden. Charlotte ist nicht bereit, auf die sexuellen Wünsche ihres neuen Traummannes einzugehen und Miranda wird eifersüchtig, als sie Skipper mit neuer Freundin sieht und bringt ihn dazu, sich zu trennen. Also es fängt ja im Endeffekt auch schon damit an, dass Carrie und Big sich scheinbar eine Zeit lang so eine Auszeit von allen gegeben haben und sich nur auf sich konzentriert haben. Wie man das so macht. Genau, und dieses Anfangsgespräch mit Miranda war das, genau, Carrie und Miranda telefonieren und da fällt dir das dann halt auch so ein bisschen auf, so okay, ich habe meine Freunde vernachlässigt, ich muss jetzt irgendwie was machen und dann wird so ein bisschen rekapituliert, was in den letzten Wochen passiert ist. Ich finde, das ist so ein ganz, ganz typisches Ding bei so Neuverliebten. Ja, dass Leute so rausfallen. Genau, und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich finde es aber wichtig, dass man nach einer gewissen Zeit, also auch die Freunde nach einer gewissen Zeit einfach mal so, ja, auf einen zugehen und sagen so, hör mal zu, wir verstehen alles und alles in Ordnung, aber wir sind auch noch da. Das haben die ganz schön eingewickelt. Vor allem finde ich das auch schön, damit eine Folge zu eröffnen. Ja, das stimmt. Und dann kommt halt noch dieser Punkt dazu, jetzt sind nämlich die Sachen, die da passiert sind, so ein bisschen aufgezählt, zum Beispiel Charlotte mit diesem Hund. Also Mann und Hund. Ja. Da wird es bestimmt einige Zitate geben, die wir zum Schluss dann noch anführen müssen, was echt großartig ist. Ich finde es ja schon ein bisschen awkward, wenn man so Haustiere hat, die beim Sex im gleichen Raum sind. Also ich glaube vor allem, wenn man irgendwie jemanden kennenlernt, der Haustiere hat und dann sieht man irgendwie so einen Hund, zum Beispiel, der ja relativ groß ist und einen die ganze Zeit dabei beobachtet. Ich glaube, das würde mich auch sehr irritieren. Chris, ich habe keine Haustiere, du hast Haustiere. Ja, deswegen sage ich dir das ja, dass, oder ich betone es, dass es halt bei fremden Haustieren oder bei fremden Menschen mit Haustieren. Bei deinen stört dich das nicht. Ich glaube, ich hatte anfangs auch Probleme damit, aber man merkt, dass denen das auch total egal ist. Es sind Katzen, ihnen ist alles egal. Nee, das würde ich, glaube ich, nicht so sagen. Ich glaube, da müsste man so einen extra Podcast darüber nochmal aufziehen, was Katzen eigentlich denken oder nicht denken oder was denen egal ist oder nicht, weil die schon sehr komisch agieren. Und ich finde, bei Hunden ist es aber noch so ein ganz anderes Ding, weil ich glaube, Hunde können sehr krass eifersüchtig werden und die zeigen dir das auch richtig. Und habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Dieses Ding, dass dieser Hund dann, während die dann so rummachen, eigentlich so direkt davor stehen wie so ein Schiedsrichter. Was ist denn da los? Das fände ich, glaube ich, auch awkward. Ja, vor allem bei den ersten Dates oder so, da würde ich das dann halt, also vielleicht später, okay, aber so bei den ersten Dates muss das ja auch nicht sein. Nee, also, ich weiß nicht. Was gab es noch für schöne Sachen? Ich dachte, du freust dich bestimmt, endlich mal Skipper beim Sex zu sehen in dieser Folge. Das ist eins meiner absoluten Highlights in dieser ganzen Staffel. Da wartest du doch schon die ganze Staffel drauf. Definitiv, ja. Definitiv. Das ist auch ein Punkt, das kommt definitiv als Zitat. Also das nehme ich mir jetzt schon voraus. Also das werden wir später nochmal ranschneiden. Jetzt erstmal nicht. Also Zitate immer zum Schluss. Das ist, glaube ich, am besten für die Gruppierung. Sonst kommen wir zu sehr in Zitate Aufreihe, Erzählweise. Das ist nicht so praktisch. Aber das muss man auf jeden Fall erwähnen. Skipper lernt jemanden kennen, und zwar jemanden, eine Frau, die bei der Vogue arbeitet, die echt unfassbar schick ist. Ja. Und mit der er irgendwie total glücklich scheint. Und was mich halt so ein bisschen wundert, ist, dass Miranda dann plötzlich total eifersüchtig wird. Ja. Und sich dann auf ihn so, ja, keine Ahnung, ja. Sie ihn eigentlich nochmal aufwärmt, oder? Ja, absolut. Oder eigentlich auch super manipulierend. Also ihn dann ja auch sofort wieder fallen lässt und einfach nur guckt, ob es geht. Und ja, an der Stelle mag ich Miranda zur Abwechslung mal überhaupt nicht. Also. Ja, aber ich finde, das ist echt genial, wenn man jetzt die nächste Folge dann auch gleich mit betrachtet, da werden wir in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen müssen, dass Miranda vom Selbstbewusstsein her unfassbare Defizite hat, weil sie halt keinen Partner hat, keinen festen Partner. Ja. Und ich glaube, das macht sie extrem fertig so als Figur. Und sie wächst daran auch. Ja, das stimmt. Weil sie ist die Einzige, die so extrem butschig und so sehr, wie soll man das nennen, sehr feministisch auch agiert und mit den ganzen Dingen, die sie dann halt auch immer anführt, ist sie dann halt auch jemand, der sich auch teilweise nichts gefallen lässt als Frau, ne? Was halt wirklich sehr gut ist, sie ist sehr stark, aber dadurch wirkt sie halt teilweise, ja, für Männer, glaube ich, so ein bisschen unnahbar. Ja. Und deswegen wird sie auch teilweise als lesbisch irgendwie identifiziert für viele, glaube ich. Das stimmt. Also bei der Figur wird da schon mit den so Klischees gespielt oder so. Genau, und ich finde das auch so genial, da guckt sie ihn hinterher und meint, oh, hat er trainiert? Und Scary so, was? Weil trägt er auch immer wieder die gleichen Hängeklamotten, wo man gar nichts sieht. Also, ich weiß nicht, also das ist aber das in ist der echt... Folge tut mir Skipper echt leid. Ja. Also, und dann bin ich sogar ein bisschen stolz, als er zum Schluss dann explodiert und sich aufregt und sich emanzipiert. Ja, unfassbar. Also das, da finde ich ihn das erste Mal so richtig sympathisch. Genau, weil er nicht dieses Hündchen ist, nicht so gelaufen kommt, sondern weil er zum ersten Mal, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen sieht, wie ungleichberechtigt die Beziehung zu Miranda so ist. Zu, glaube ich, fast jeder Oder Frau, war. Außer zu der letzten, die scheinbar echt einen Narren an ihn gefressen haben muss, weil ja. Ich meine, es gibt keinen wirklichen Grund, mit ihm zusammen zu sein, mit jemandem, der scheinbar keine eigene Meinung hat und sich halt immer nur an jemanden dranhängt. Also so habe ich das Gefühl von dieser Figur, Skipper. Ja, na vielleicht, wenn man so ein Trophy-Husband möchte. Ja, ich glaube, das könnte man eventuell tatsächlich sagen. Also wenn man dann so jemanden haben möchte, leider dann klar. Leider taugt der nicht richtig zur Trophy. Nee, weil er weder erfolgreich ist, noch in irgendeiner Art und Weise irgendwie... anziehend, also finde ich ja. Zumindest. Also er hat so seinen Charme, ne? Wie so ein Hündchen auch seinen Charme hat, aber. Ja, wie gesagt, ich muss immer an den jungen Tom Hanks denken und dann wird mir halt immer ganz anders. Ja, ich finde es ja auch faszinierend, dass viele Männer, die halt in jüngeren Jahren genauso wirken wie Skipper, im älteren Jahrgang dann, ne, wenn man das so nennen kann, unfassbar erotisch wirken können. Hm. Und halt auch so diese Maskulinität in Anführungszeichen sehr gut repräsentieren können, obwohl sie vorher wirklich so ein Hündchen waren. Ich glaube, die müssen so ein bisschen geschlagen werden, im bildlichen Sinne. Im bildlichen Sinne. Männer und Frauen sollte man nicht schlagen, Menschen und Tiere auch nicht, niemanden. Aber die müssen, glaube ich, auf die Nase fallen und dann festzustellen, dass sie ihren eigenen Kopf haben und den halt auch durchsetzen müssen. Hm. Habe ich immer so das Gefühl. Aber ich weiß es nicht. Gab es da noch irgendwie in der Folge was Wichtiges, worüber wir reden müssten? Blowjobs, Monogamie, jede Menge, würde ich sagen. Ja, dieses Monogamie-Thema ist auch unfassbar interessant, weil sie auch wieder dieses Stilmittel von Anfang der Folge aufnehmen, indem sie halt so wildfremde Menschen zu Wort kommen lassen. Stimmt. Und das finde ich mal wieder großartig, vor allem, weil es auch wieder eine Schwuppe gibt, die zu Wort kommt. Ja. Wir sind immer noch bei der ersten Staffel, das ist 1998. Müssen wir auch nochmal drauf hinweisen. Ja, merkt man da auch. Genau. Und ich glaube, bevor wir da weiterreden, es gibt unfassbar viele Zitate. Sollten wir jetzt nochmal gucken, hast du ein absolutes Top-Outfit? Okay, Top-Outfit ist mir schwer gefallen in der Folge. Ich fand das silberne Kleid auf der Party mit Big ganz schön, was Carrie anhatte. Mhm. Das war aber eigentlich nur so ein schlichtes Kleid. Dass ich gerade deswegen mochte, weil es so schlicht war. Aber ich habe ein phänomenales Worst-Outfit. Und zwar hat Stanford in dieser Folge einen roten Pulli und eine rosa Krawatte oder andersrum. Ich weiß nicht mehr, was war. Aber das war wirklich eine Kombination, bei der ich schreiend vom Fernseher wegrennen wollte. Okay, das hatte ich gar nicht mehr im Hinterkopf, aber stimmt. Achte doch mal drauf, das ist so furchtbar. Das ist unfassbar. Ja, stimmt. Das passt so gar nicht. Und mit diesem grauen Kleid ist ja, ich habe es das Nippelkleid genannt, weil man die Nippel so unfassbar gesehen hat. Dadurch, dass das halt auch so, ich glaube, das ist so ein Samtkleid gewesen, ne? Ja. Und ja, ich weiß gar nicht. Ja, es sah so nach, oder Seide oder so. Seide, genau, das war seidig. So, recht seidig, genau. Ja. Und da hat man die Nippel so krass hervorstechen gesehen. Und also ich bin ja auch so ein bisschen zwiegespalten zwischen diesem grauen Kleid und sie hatte am Anfang so ein blaues Kleid. Das blaue Kleid ist genauso schlicht wie das graue Kleid, nur das graue Kleid hat hinten so den Rücken frei, was halt unfassbar schön wirkt. Aber jetzt kommt der Punkt, bei dem blauen Kleid wirkt sie so schön schlank. So unfassbar hübsch schlank, das wirkt alles so gut. Ich musste danach noch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich fand's super. Also hast du dich fürs Blaue entschieden? Genau, ich habe mich fürs Blaue entschieden. Jetzt hast du halt das Graue, ich habe das Blaue. Und das Worst Outfit, beziehungsweise eine Sache, die ich ganz schlimm fand, nämlich Bigs gelbe Krawatte, die ein ganz komisches furchtbar. Muster hatte. Ach, ja, so ein Karo, so ein Rautenkaro oder sowas. Ja, ich musste da irgendwie so an Ananas denken. So. Und vor allem hat er nicht zwei... Oder war das in der nächsten Folge? Ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls hatte er irgendwie ständig gelbe Krawatten um und ich dachte immer, was war das? FDP. Das sieht einfach total schlecht aus, also wirklich. Also ja. Da hätten die sich wirklich was eines einfallen lassen können, Big so ein bisschen auch glänzen zu lassen, weil er wirkt auch mit seinen komischen Anzügen, die wirken teilweise wirklich so, als wären das keine maßgeschneiderten Anzüge, die man in seiner Position eigentlich trägt. Ja, er hat immer so ein bisschen was von einem Typen, der irgendwie abends spät noch bei C&A reingeht und sich noch so einen Anzug kauft, weil er morgens einen braucht oder so. Für die. Ja. Aber vielleicht ist das auch der Sinn. Also ihm ist ja alles, was Carrie wichtig ist, irgendwie immer so ein bisschen egal. Das stimmt. Also ja. Vielleicht soll das auch ausdrücken oder so. Also, das kannst du haben, ja. Also das wundert mich. Also vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen darauf achten, wie sich Big entwickelt. Ich mag ihn sowieso nicht. Insofern ist mir ziemlich egal, was er anhat. Ja, aber ich finde es halt wichtig, weil Carrie im Endeffekt mehr oder weniger mit Big die ganzen Staffeln immer wieder hadert, ne? Und auch nicht weiß, ob sie zu ihm gehört oder ob sie doch woanders hingehört. Da finde ich schon interessant, ob er sich halt in den Staffeln halt auch weiterentwickelt von seiner Person her. Weil wir ihn ja jetzt wirklich sehr... Also der ist sehr flapsig, er erkennt halt auch nicht, dass er ihr permanent wehtut, also wirklich teilweise sehr mean ist, also sehr bösartige Sachen sagt und es gar nicht feststellt, dass das so böse ist. Da gibt's ja diese Szene, wo sie in dieser Folge, das ist glaube ich genau am Anfang, wo die sich dann wieder zusammenfinden und darüber so ein bisschen erzählen, wie das die letzten Wochen abgelaufen sind, weil sie sich länger nicht gesehen haben. Und dann verlassen sie dieses Restaurant oder dieses Café und sehen dann Big mit einer anderen Frau. Ja. Ich meine, die waren jetzt Wochen zusammen, haben fast jeden Tag miteinander verbracht und dann datet er sofort eine neue und findet das auch noch normal und okay. Ja, also den Teil habe ich auch nicht verstanden. Und dass sie dann so bereitwillig sagt, ja okay, da haben wir jetzt ja auch gar nicht drüber gesprochen, dass wir jetzt monogam sind. Aber das klang ja wirklich so, als würden die irgendwie den ganzen Tag im Bett liegen oder so. Genau. Ab und zu mal raus. Ich meine, du telefonierst mit niemandem und so. Das ist doch wirklich diese Phase, in der man sich quasi super bindet oder so. Und dann ist es voll komisch zu sagen, nee, ich habe morgen ein Geschäftsessen. Also zu lügen sogar. Ja, genau. Oder, obwohl er hat ja gesagt, er hätte gar nicht gesagt, es sei ein Geschäftsessen. Aber Geschäftsding. Oder Essensding. Ja, wahrscheinlich ein Essensding. Und dann mit wem anders auszugehen, das ist, ja. Macht man nicht. Sehr, sehr unschön, finde ich. Ja. Ja. Kommen wir mal zu den Zitaten. Ja, da habe ich eigentlich nur eins. Okay. Da sagt Carrie ganz am Anfang in der, ich glaube, in der Unterhaltung mit Miranda oder so. In Ordnung, dann rufe ich Charlotte und Samantha an, ob sie auch können, weil Big so ein Essensding hat. Darum hatten wir sowieso gemeinsam nichts vor. Und das, Gott, du solltest dich reden hören. Ja, ich weiß. Ich bin wie eine von diesen Frauen, die wir hassen. Ja, stimmt auch bald. Ich kann jetzt nicht länger. Ich rufe dich nachher an, okay? In Ordnung, bis dann. Als ich auflegte, dämmerte mir, dass ich die Todsünde begangen hatte. Ich hatte meine Freundin wegen meines neuen Freundes vernachlässigt. Mhm. Großartiges Zitat, süß. Ja. Finde ich auch ganz wichtig, vor allem, wie gesagt, ja schon super, dass die Folge damit anfängt und das halt auch richtig schön thematisiert, vor allem, weil es ja eigentlich da eher um so monogame Beziehungen geht und das ist ja jetzt so der Anfang dieser monogamen Beziehung und die ja aber eigentlich noch nicht auf diesen monogamen Füßen steht, warum auch immer, zumindest von Bigs Seite ja nicht. Ich muss echt sagen, also ich habe mal wieder übertrieben. Ich habe unfassbar viele Zitate da rausgefunden. Dann freuen sich Zuschauer jetzt auf. Die Zuschauer, auf, genau. Wir machen hier auf Expertengespräche. Ein Zitat, was ich unfassbar gut finde, und das ist im Endeffekt ja auch, was ich ja vorher angesprochen habe, das ist diese Schwuppe im Park. Ja. Die sitzt dann so ein bisschen angelehnt an, ich glaube, an so einen Zaun. So und ein Steinmauer oder sowas, ne? Dann sprechen die ja so ein bisschen über Monogamie und wie das denn ist. Und dann haut er so einen Spruch raus. Mein Freund und ich führen so etwas wie eine offene Monogamie. Wir haben auch Sex mit anderen, aber dabei tauschen wir weder Körperflüssigkeiten noch Telefonnummern aus. Und vorher hört... Ich lebe seit über einem Jahr in einer monogamen Beziehung und es ist für mich wirklich die Erfüllung. Natürlich ist nach meiner Definition von Monogamie Sex mit Prostituierten erlaubt. Das ist halt so ein Ding, finde ich total lustig. Und dann gibt's später auch noch von Stanford so das wunderschöne Zitat von wegen, also da sitzt er mit Carrie irgendwie so zusammen, mal wieder, wie er das immer so tut. Und dann sagt er sowas wie, Monogamie ist schon fast wieder out. Sie hatte ein Comeback in den 90ern, aber seit die Jahrtausendwende unaufhaltsam näher rückt, will sich jeder alle Möglichkeiten offen halten. Wenn der passende käme und es möglich wäre, würdest du dich nicht binden? Ich binde mich nicht mal dauerhaft an eine Telefongesellschaft. Ja, weißt du, was du bist? Eine Hure. Nichts lieber als das, wenn es wahr wäre. Das war auch ein unfassbar geiles Zitat. Empfindest du das so? Entschuldigung, wenn ich da einhake, aber wieso fandest du das so gut? Also die Art und Weise, wie er das erzählt, ist einfach... Ach so, wie er sagt. Also dieser ganze Satz ist einfach genial. Es ist so ein typischer Stanford-Satz, finde ich. Der hatte ja schon in den letzten Folgen so ein paar Sätze, die er rausgebracht irgendwas hat. Irgendwas nach der Modischkeit oder so. Genau. Das Wort beurteilt wird und nicht nach dem... Eigentlich kann man das ja nicht sagen, Monogamie ist wieder out. Ja, genau. Und das ist auch irgendwie, es gibt, glaube ich, in der Folge auch noch ein Zitat zum Thema Blowjobs von Samantha. Nee, das war nicht das. Ich verwechsel das jetzt gerade. Davon gibt es jede Menge, glaube ich. Ja, Samantha bringt nämlich ähnliche Zitate wie Stanford. Ja. Dann gibt's aber noch das Charlotte-Zitat relativ am Anfang, wo sie dann so ein bisschen darüber sprechen wegen dem Blowjob. Und da ist dieses Zusammensitzen mit den Mädels und dann reden die so ein bisschen über das Blowjob-Tauziehen. Ja. Und diese Konversation, die muss ich unbedingt reinschneiden, weil ich die unfassbar lustig finde. Ja, die war auch lustig. Ich finde es furchtbar. Das kann unmöglich dein Ernst sein. Du willst damit doch nicht sagen, dass du es überhaupt nie tust. Sie jongliert, sie spielt Banjo, aber Blasen läuft nicht. Ich will das Ding einfach nicht im Mund haben. Ich habe einen sehr starken Würgereflex und ich habe das Gefühl, ich muss kotzen. So kann man auch Nein sagen. Ich habe es ja auch ernsthaft versucht, mit einer Banane geübt und alles. Ich habe mir vorgestellt, es wäre bloß Eis am Stiel, aber ich finde es einfach nicht toll. Genau, und ich weiß nicht, also ich könnte jetzt so weitermachen, also da gibt's noch... Lass es, weil sonst sind wir dabei, die ganze Folge reinzuschneiden. Ja, das ist das Problem, das ist echt das Problem. Aber ein Zitat muss ich unbedingt noch reinhauen. Nein, jetzt müsste eigentlich noch zwei reinschneiden. Ach Gott. Nämlich? Das ist schwierig. Nee, das mache ich nicht. Okay. Ich mache nur noch eins, und zwar... Charles' Freund sitzt dann halt mit ihr und dann sprechen sie so ein bisschen darüber, warum sie dann keine Blowjobs mag. Und dann sagt er ihr nämlich folgenden Satz. Ich baue darauf, in Zukunft noch öfter einen geblasen zu kriegen. Und ich hoffe, dass du noch da bist, wenn es soweit ist. Wie soll ich denn das nun wieder verstehen? Das bedeutet, dass ich sonst jemand anderen dafür finden müsste. Damit ich dich richtig verstehe... Du würdest eine Frau aufgeben, die dich aufrichtig liebt, die all deine Hoffnungen und all deine Wünsche und all deine Träume teilt, die möglicherweise zukünftige Mutter deiner Kinder ist, nur um einen geblasen zu bekommen? Ach, du hast recht. Aber du leckst mir doch ein bisschen die Eier. Leb wohl, Michael. Und dann verlässt sie im Endeffekt den Raum und dann ist auch zu Ende und... Es ist auch so ein Zitat, also diese ganze Folge hat so unfassbar viel geniale Zitate, die man eigentlich anbringen könnte. Und also die sind dann halt so ein bisschen reingeworfen. Mit anderen Worten, hört nicht diesen Podcast, sondern guckt euch die Folgen an. Das solltet ihr sowieso machen. Also ihr solltet erst die Folge gucken und danach den Podcast hören. Genau, weil das unfassbar lustig ist, das Ganze mitzunehmen. Also die Zitate, dieses Hin und Her. Und jetzt, finde ich, kristallisiert sich so auch ein bisschen raus, wie die ganzen Mädels miteinander richtig interagieren und ticken, wie sie sich die Bälle richtig gut zuwerfen können. Anfangs war das so ein bisschen, okay, langsam wird's was, ne? Mhm. Aber jetzt funktioniert das. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo Sex in the City Sex in the City wird. Auch mit dem Looks, finde ich. Ja, es wird irgendwie runder. Also es, ja, der Flow ist irgendwie da. Genau. Und das ist super. Also ich finde, dieses ganze Rewatch ist jetzt das zu gucken. Ich habe so unfassbar gelacht bei dieser Folge. Ja, ich auch. Das ist unglaublich. Also so auf den Punkt gebracht. Genial. Kommen wir auch schon gleich zur Bewertung. Deine Stanford-Skala, 1 bis 3. 3. Ich freue mich ja drauf, irgendwann mal 1 vergeben zu müssen, aber ja, 3. Ja, d'accord. Also auch schon 3. Schon Skipper. Genau, also das ist schon, also obwohl Skipper drin vorkommt und Skipper, aber eine unfassbar gute, ja, ich glaube, das letzte Auftreten von Skipper sehen wir, glaube ich, hier bewusst. Was? Der kommt nie wieder? Ich glaube, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ist ja lustig. Also ich glaube, ich habe mit dieser Folge auch mit Skipper komplett abgehakt. Wir können also auch das hattest du schon bei der ersten Skipper-Folge, um ehrlich zu sein. Das kannst du haben, ja. Nee, also unfassbar gute Folge, wirklich. Naja, konsequent wäre es ja, wenn er sich jetzt nie wieder meldet, so sauer wäre. Ja, also wenn er das nicht macht, dann bin ich sauer. Dann tut es ihm mir jedenfalls leid für ihn. Nee, dann hat er es nicht anders verdient. Punkt. Also wenn er da an dem Punkt nicht gemerkt hat, wie Miranda ihn da behandelt, wie er aus dem Bett kommt und sie dann irgendwie zu ihm sagt, na komm doch her, wie so eine Mutter. Ja. So, sorry. So nein. Geht gar nicht. Ja. Bevor wir hier jetzt ausschweifen werden, beenden wir das Ganze. Das war Folge 7, die Monogamisten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.